Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Heute geht es um den Weltuntergang und ich habe mir die Weltuntergangsexpertin Marin mit dazu geholt. Hi Marin. Ja, guten Tag, du sollst das nicht so sagen. Wieso? Das war ja deine Idee. Wer hat mich denn mitten in der Nacht... Das war meine Idee, aber ich bin kein... Achso. Wer hat mich denn mitten in der Nacht angerufen und gesagt, oh, lass uns mal über den Weltuntergang reden? Na, ich? Ja. Aber nur, weil ich Schiss davor habe. Ja. Aber bevor wir zum Weltuntergang kommen, hast du beim den letzten Podcast gehört? Thema Sammeln? Ich habe Badewanne eine Stunde recht rumpelig gewesen. Ich höre ja meistens die Podcasts in der Badewanne. Ich habe nicht bis zum Schluss gehört. Ich habe nur den Anfang. Also da ging es ja mehr um Football, ne? Ja. Ja. War nicht so interessant? Nee. Okay. Für mich nicht. Für viele andere bestimmt, für mich nicht. Aber ich musste mich ja schon aufklären lassen, was der Super Bowl ist und so ein Kram. Ja, Holger ist voll drin. Holger hat mich ganz entsetzt angeguckt, als ich ihn gefragt habe, was ist denn ein Super Bowl? Und er guckt mich an, kennst du das nicht? Man kann ja nicht alles wissen. Ist das das aus dem Fernsehen in den Spielfilmen, wenn die da miteinander so die... Das ist sowas wie das Finalspiel bei der Fußballweltmeisterschaft. Das hat er mir dann erklärt und dann habe ich gesagt, Mensch, Holly, da bist du doch für gemacht. Das hat er mir auch erzählt. Das hat er sogar in der Sendung erzählt. Ja. Zum Sammeln, hättest du da was zu sagen gehabt? Sammelst du irgendwas? Nö. Nicht? Ach nee, du schmeißt eher alles weg, ne? Ich schmeiß eher alles weg. Ich habe früher mal gesammelt. Briefmarken. Ich hatte überlegt, ob ich dir mal meine Briefmarkensammlung gezeigt habe. Nö. Deine komischen Tiere hast mir gezeigt, ja, die tot in den Schränken standen. Das ist ja keine Sammelleidenschaft. Klar. Tote Tiere sammeln. Aber ich habe Diddle, habe ich damals gesammelt, stimmt, als der rausgekommen ist. Stimmt. Ganz extrem. Für die, die nicht wissen, was Diddle ist, Diddle. Wie heißt es denn richtig, Diddle oder Diddle-Maus? Diddle. Ja, geschrieben wird es Diddle, aber... Manche sagen Diddle, manche sagen Diddle, ist ja wurscht. Diddle und seine Crew. Also Enrico, der auch dabei ist, sagte gerade, ich komme aus dem norddeutschen Raum. Ja, da war ich auch. Ich weiß, ich hatte mal für dich einen Brief dahin geschrieben. Ja, den habe ich auch noch. Ja? Natürlich. Hast du das Original gegeben? Nee. Ja. Ja? Ich habe das Original und ich habe auch die Karte, die er mitgeschickt hat. Ach so, okay. Weil ich habe den Brief nämlich gerade im Zuge dieser Podcasten, so, aber ich habe ich die nämlich in der Hand gehabt. Ja, dann kann sein, dass ich eine Kopie habe davon. Ja. Ja, ich hatte nämlich mal, weil ich wusste, dass Marin so ein Diddle-Fan war, hatte ich den Hersteller mal angeschrieben. Mhm. Und auf die Dumme eine Liebesstory hochgezogen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Irgend sowas, ja. Ich habe gesagt, ich würde alles von dir kriegen, wenn die mir irgendwie was Handgezeichnetes von dem Diddle-Maus zeigen. Irgendwas in der Art, glaube ich. Haben sie eine Karte geschickt, ne? Ja. Eine Karte, ne? Die hatten, glaube ich, geschrieben, wir wollen nicht, dass du alles kriegst. Nee, die haben auch nur kurz und knapp, glaube ich, geantwortet. Und haben eine Karte mitgeschickt, ne? Genau. Ansonsten habe ich keine Sammelleidenschaft. Du hast eine große Sammelleidenschaft wahrscheinlich. Was denn? Naja. Ich sammle Erfahrung. Hast du gesagt, du hast keine Sammelleidenschaft? Nee, ich hatte gesagt, dass ich mich für Musikinstrumente... Ja, also so Gitarren... Und Comics. Und alles, was so mit Technik zu tun hat. Ja, das kann man nicht sagen, sammeln. Nee. Dann bist du ein Freak. Nee. Ich habe neulich zum Beispiel mit jemandem... Oh, der DHL-Mann kommt. Ja, Hermes haben wir auch schon gesehen. Die stören hier bei euch. Echt? Ja. Warum? Weil man da nirgendwo parken kann und nicht durchkommt. Nee, ich hatte... sammeln? Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte mich gerade verteidigen. Ach so, ja, ich hatte neulich die Diskussion mit jemandem, der sagte, na, willst du dir nicht ein neues Handy... Holger war es, auch in der Sendung. Holger hat gesagt, ja, willst du dir nicht mal ein neues Handy holen? Und ich sage, hä, warum? Da hat man nämlich auch eine... Ja, darauf stehst du ja nicht so, das ist dir ja egal. War auch mal anders. Na, jetzt sind es halt die Musikinstrumente und alles, was mit so anderen komischen Sachen... Ja. Aber ist ja auch egal, jeder seins, ne? Genau. aber du hast dich vorbereitet auf den Weltuntergang. Ich hab's versucht, ja. Weltuntergang, willst du einfach mal anfangen? Also nach meiner Ansicht, ich halte es für totalen Humbug und Weltuntergänge haben wir ja jedes Jahr irgendwie angekündigt und ja. Genau, jedes Jahr irgendwie von irgendwem, ne? Ja, und du hast ja eine Terminliste. Eine Terminliste, also ich habe im Fernsehen kam das halt aktuell vor einer Woche und davor habe ich es, glaube ich, in der Zeitung gelesen, der Maya-Kalender ändert der, ne? Am 21.12.2012, also nächstes Jahr. Okay, und deswegen geht jetzt die Welt unter. So, der Maya... Deshalb geht doch die Welt nicht unter. Doch, die Maya waren ja ein sehr hochentwickeltes Volk und die haben ja auch ganz viel vorhergesagt und auch ihren Tempel, ne? Ich habe da so eine Reportage gesehen, den Tempel, wie sie erstellt haben, hat immer alles... wie sagt man das, astronomische Bedeutung gehabt. Ne, die waren ja sehr, waren ja Sterngucker, nenne ich die jetzt mal. Ja. Ne, und dadurch haben sie ja auch viele Sachen, alles, was sie bis jetzt gesagt haben, ist eingetroffen. Was haben die erst gesagt? Weiß ich nicht mehr. Gut. Ja, ja, ja, ich muss ehrlich sagen, das Thema ist gerade jetzt für mich ganz präsent. Sind so eine Weltuntergänge eigentlich Verschwörungstheorien oder? Weiß ich nicht. Jetzt hol mal die Termine raus. Ich würde mal die letzten Termine. So, mal, lass uns mal rückwärts gehen. Der nächste Termin, der ansteht, sagst du, ist der? Genau, der ist auch exakt beschrieben. Der wievielte Zwölfte? Der 21.12. Der 21.12. Also vor Weihnachten. Das ist ja ungünstig. Da müssen wir 2012 genau. Weihnachten vorverlegen. Also, ich kann ja mal kurz, was da in dem Zitat drin steht im Internet. Ja. Die Maya hielten dieses Jahr für das Ende ihres letzten Zykluses. Danach wird die Welt vergehen. Die Venus geht im Westen unter. Die Plejaden gehen im Osten auf, was immer das ist. Gleichzeitig geht die Sonne unter. Dafür geht der Orion auf. Und unsere Sternforscher haben ja auch gesagt, ja, nächstes Jahr wird die Stern- oder die Planetenkonstellation auch von der Sonne, Mond schon eine andere sein. Okay. Also da wird sich was tun am Himmel. Gibt's noch nach 2012 Weltuntergangstermine oder ist das jetzt der letzte? Ich habe noch einen von Sekten sind es aber hier, in Theologie, 2076. Okay, das heißt, da kann ja schon mal 2012 gar nicht die Welt untergehen, wenn sie dann 2076 nochmal untergeht. Naja, aber das 2076, ich von so einer komischen, also von einer Sekte, wenn die jetzt vorher sagen, dass die Welt untergeht, würde ich nicht so glauben. Mich ist der Punkt jetzt so, die Mayas haben es gesagt. Ja. Also nicht gesagt, aber aufgeschrieben. Ich habe überlegt, was in welcher Angst? Form die Welt untergeht. Also ist es irgendwas mit die haben doch was Kosmisches, ne? Genau, also dass die Sterne, also die Planetenkonstellation von wie ist der komische Planet, wo du, was du eben nicht wusstest, was das sein soll? Die Plejaden. Hm, okay. So, erzähl weiter. Dass die halt irgendwie so auf einer Höhe stehen, also ich kann es jetzt, gibt's mit meinen Worten wieder, ja? Also ich bin da nicht so der Fachmann. Die stehen so irgendwie auf einer Höhe und die Sonne wird dann so viel komische Partikel abgeben auf die Erde irgendwie, dass der Planet verbrennt. Ja. Ist übrigens auch eine Untergangstheorie, die ich auf der Suche nach Weltuntergängen gefunden habe, also, dass die Sonne halt sich erhitzt, dass hier kein Leben mehr möglich ist. Ne? Ich muss mal kurz, falls jetzt ruckelt, weil irgendwie hängt was an meinem Bein. So, jetzt schön. Wir haben keinen Hund. Jetzt ist schön. Also das hat mir, das ist der Einzige, wir hatten ja schon ganz, ganz viele Theorien. Also Plejaden sind offene Sternhaufen. Siehst du? Offene Sternhaufen? Das hört sich ja komisch an. Weißt du, wo ich mir Gedanken mache? Also wenn der Weltuntergang wirklich so ein astronomisches Ereignis sein wird, dass es uns mal aus der Umlaufbahn schleudert. Wo soll es uns denn hinschleudern? Ja, keine Ahnung. Wenn irgendein, wir halten uns ja auch nur auf der Bahn, auf der wir sind, durch die Planeten, die um uns rum sind. Ja, genau. Und Dominoeffekt, ne? Jetzt lass mal irgendein kleines Steinchen irgendwo, ne? Hm. Also das ist ja auch ein Gefüge, was durch Magnetfelder irgendwie zusammen. Und wir sind hochtot. Ja, ja, aber... Tot. Wir sind so oder so tot. Die Frage ist, ob es wirklich... Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Welt untergehen zu lassen. Also, naja, aber... Eine Epidemie könnte es sein. Ja, ich meine, mein Männer sagt ja, dass die Welt irgendwann schon untergehen wird. Wir hatten neulich schon mal das Thema wieder gehabt da am Familientisch. Wahrscheinlich durch die Menschheit selber. Das ist die Frage, ja, genau. Also das könnte ich mir auch eher vorstellen. Also ob es jetzt ein Krieg ist oder Krankheiten oder... Weil so, man also merkt ja, was ja so los ist, ne? Die Natur spielt ja auch verrückt und... Aber diese Mayas... Ach, die Mayas. Ja. Ja, also Enrico, wir müssen es übersetzen. Oder du musst hier rüberkommen, damit du... Ich wollte nur sagen, also was die Mayas eigentlich explizit gesagt haben, ist, dass ein Gott auf die Erde kommen wird und... Also, Enrico sagt, dass ein Gott auf die Erde kommen wird. Also, ich lese das nochmal vor, ja, weil ich hatte, mein Begleiter hat sich sehr viel Mühe gegeben, das alles auszudrucken. Also die haben gesagt, die Wissenschaftler, die jetzt dorthin gereist sind in das Maya-Gebiet nach Mexiko, ne, Guatemala, Maler oder so. Ja, ist ja gut. Dies ist jedoch Guatemala. Dies ist jedoch ein, also, ne, der antike Ruhe. Der antike Kalender des Volkes hat den Weltuntergang für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt. Dies ist jedoch ein Irrglaube der westlichen Menschheit. Was die Mayas tatsächlich vorausgesagt haben, war, dass am 21. Dezember 2012 ein Kriegsgott auf die Erde kommen wird, jedoch ohne Absicht, die Welt zu zerstören, mit einem Mitglied, das ist ein bisschen blöd geschrieben. Also es kommt ein Gott. So, und er tötet uns nicht. Das ist schön. Ich habe jetzt mal für... Also es macht mir Angst, wenn du sowas damit einspielst. Jetzt sind wir für die entsprechende Stimmung gesorgt. Oh, ja. Ja, die Maya. Ja. Meinst du, die sind wirklich in der Situation, ganz genau zu wissen? Hast du schon mal einen Bericht gesehen von den Mayas? Hast du so mal diese Umgebung? Also ich meine, ich war noch nie da, aber ja. So die Berichte, so die Reportagen von dem, die Tempels, wie die gebaut waren, die Umgebung, wie sie gelebt haben. Die Römer haben auch so schön gebaut. Nein, aber was sie alles schon hatten und den Kalender, was sie alles vorher gesagt haben. Die waren halt nicht dumm, aber also einen Weltuntergang vorauszusagen, also nee, das glaube ich nicht. Das macht mir Angst. Hört ihr die Stimmen auch? Entschuldigung, ist wahrscheinlich nicht zum Lachen, aber... Ja, na, wenn wir über Weltuntergang... Du hast das Thema. Du hast gesagt, du munterst mich heute auf. Du hast gesagt, ich gehe hier raus und glaub da nicht mehr dran. So. Oh, okay. Hast du gesagt? Sag mir mal bitte noch andere Termine. Ja, also jetzt meine Meinung dazu mit dem Mayan, das finde ich Quatsch. Also klar, die haben vielleicht, wie sagt man, also, astrologische Kenntnisse oder was, aber ich glaube nicht, dass die in der Lage gewesen sind, das abzusehen, wann hier die Welt untergeht. Von Enrico, der Papa, hat gesagt, dass sich die Zeit auch schon mehrmals verschoben hat. Nein, aber okay. Der hat halt gesagt, die können ja gar keine Zeit bestimmen, da sich dieser Zeitrhythmus und diese Zeitperioden doch schon in den ganzen Jahren verändert. Das sagt man auch bei anderen historischen Ereignissen, die schon in unserem Jahrhundert lagen, wo sie gesagt haben, da haben sie eben mal 500 Jahre daneben gerechnet und dass manche Ereignisse gar nicht zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben. Aber hier ist auch nochmal 2012, ne? Hat auch schon eine Seherin gesagt, Sakina Blustar hat auch gesagt, da wird die Welt gereinigt. Mhm. Wie, in welcher Form? Die steht nur, nun ist das Ende der vierten Welt gekommen und unser Planet befindet sich momentan in einer Phase der großen Reinigung. Nimm mal den Zettel zum Lesen auf den Tisch. Ja, nicht, dass das hier rumknittert. Nee, ich will nur, dass ihr da draußen auch hört, was Marien vorliest. Ach so. Also 2012 eine Seherin hat das gesagt. Ja, eine Seherin. Sakina Blustar. Und in welcher Form wird die Welt gereinigt? Geht einer mit dem Besen durch? Also das erste Mal ging die Welt unter, als sich die Achsen verlagerten. Das zweite Mal in der Eiszeit und das dritte Mal während der Sinnflut. Nun ist das Ende der vierten Welt gekommen und unser Planet befindet sich momentan in einer Phase der großen Reinigung. Also sie sagt gar nicht, also das ist eine andere Form des Weltuntergangs, ne? Also sie sagt gar nicht, dass die Welt dann nicht mehr existiert, sondern sie sagt, dass die Welt in der Form, wie sie jetzt ist, nicht mehr gibt. Also da muss ich sagen, da gebe ich ja auch recht, der erste Weltuntergang war der, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Ja, ne? Ja, und irgendwann denke ich mal bitte schon... Ne, mit uns auch. Kannst du dir das vorstellen? Also es gibt ja auch... Ja, die sollen das machen, wenn ich schon tot bin. Es gibt ja auch oft Filme über sowas. Ja, die machen mir Angst. Gerade so Zombie-Filme, dass wirklich mal hier alles irgendwie tot ist und dann vielleicht nur noch so Leute vereinzelt, versteckt, nachts nur rausgehen. Also was ich gerade ganz, ganz gut und gerne gucke und immer ein bisschen Schiss habe, ist I'm Legend. I'm Legend, ja. Das Ding finde ich so richtig authentisch so ein bisschen. Sag mir nichts. Nee, sag Mann, mir. Mit, na klar, mit Will Smith... I'm Legend, wo die Stadt alles leer, wo die auch eine Epidemie... Habe ich, glaube ich, mal... Epidemie vorher ausgebrochen. Weißt du, ein Unterschied zwischen Pandemie und Epidemie? Frag mich nicht immer sowas in den Sendern, ich weiß es immer nicht. Nein. Okay. Ich hatte es mich nämlich heute gefragt, als ich mich... Epidemie ist doch für mehrere, würde ich sagen, ne? Was? Also man spricht bei solchen immer von Pandemien. Okay, also dann kann ich das mal nebenbei nachschauen. Okay. Also 2000, nur mal so nebenbei, ja, 2003 sollte die Erde untergehen, 2005. Warte mal, 2003, auch wieder ein astrologisches Ereignis, oder? Nee. Oder fressen sich da die Menschen gegenseitig, oder? Es hört sich ein bisschen eigenartig an, soll ich das mal vorlesen? Mach mal. Also Malachi York, einen religiösen Zufluchtsort geschaffen, Tamaré, ein kleiner Ort mit eigenen Läden und einer 12 Meter hohen Pyramide. Dort warteten sie darauf, dass die Prophezeiung ihres Führers wirklich also irgendwas Religiöses. York, ein verurteilter Schwerverbrecher, der nach eigenen Aussagen in der Galaxy Ilium geboren wurde, lehrt, dass im Jahr 2003 okay, das langweilt mich. Ein Raumschiff kommt. Ja, ja, okay, also sowas mit Raumschiffen und so, das ist, ich habe Erich von Däniken komplett gelesen, einige Bücher und Wiederkehr Christis gibt's hier überzeugt. Noch. Also die Christen. Dann war ja 2000 zur Jahrtausendwende, sollte ja auch. Ja, das ist ganz, ganz viel. Oh ja, 2000 haben wir ja einige Weltuntergänge. Wie viele sind das insgesamt? Ich weiß es nicht. Und er hat ja noch nicht alle Seiten ausgedruckt, ne? Das sind aber da Wahnsinn. Macht's irgendwie unglaubwürdig, so ein Isaac Newton ist auch dabei, ne? Ah. Hat das auch vorher gesagt. Ich meine, gut, da habe ich auch, hat mal jeder ein bisschen Schiss gehabt, ne? Als man vielleicht so Silvester gefeiert hat, so, ach, jetzt kommt vielleicht der große Knall. Nicht wahr. Ganz kurzer Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie. Na, jetzt eine Epidemie ist örtlich begrenzt, eine Pandemie nicht. Also eine Pandemie ist... Na, dann was eine Pandemie? Sich weltübergreifend ausbreitende Krankheit. Na dann was, ne? Aber kennst du nicht den Film? Was, Pandemie? Nein, I'm Legend mit Will Smith. Doch, ich glaube, ich habe mal gesehen. wo dann irgendwelche, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Na, die waren auch mit einem Virus infiziert, diese Menschen, die haben nur im Dunkeln gelebt und sind dann halt nachts rausgekommen. Ja. Und er hat da noch als Alleiner mit seinem Hund. Zum Schluss noch erwischt? Nee, er hat sich geschaut. Und er hat Schreck geguckt. Ja, genau. Ja, okay, alles klar, ich erinnere mich. Ja, so, ja. Wenn so also die Stadt... Das kann ich mir, ja, also ich hoffe, dass diese Situation nicht zu unserer Lebenszeit eintritt, aber sowas könnte ich mir vorstellen, dass... Ja, und du kennst, es gab ja auch den Film 2012. Obwohl sind wir sozial nicht so gefestigt, dass das gar nicht passieren könnte. Oder dass einer auf den falschen Knopf drückt. Du siehst, ja. Das kriege ich mir auch gut vor. Also du siehst ja jetzt, was gerade los ist überall. Ja. Und wenn du den, muss ich jetzt mal so sagen, im Fernsehen... Aber das ist doch ganz weit weg. Ja, die sind hier überall. Ja, ist schon erstaunlich, dass so jetzt das so knallhart mit Tunesien, Ägypten, Libyen. Ja, der ist aber verrückt. Ja. Also wenn der schon, wo ich das im Fernsehen da gesehen habe, wie er da seine Ansprache gehabt hat, auch immer, der ist doch verrückt. Ja. Setzt du dich damit oft auseinander mit so einer... Also ich muss mal sagen... Also beeinflusst es dein Leben? Ich mache mir Gedanken drüber manchmal, ja. Und ich letztes Jahr war ich auf Kur gewesen und da war... Weiß ich gar nicht, was sie für eine Aufgabe da hatte, egal. Und die sagte, was haben denn die Menschen vor 100 Jahren gemacht, als es noch kein Fernsehen gab und keine Handys? Da kam halt die Nachricht, dass in Amerika ein Erdbeben war, ja. 6 Monate später. Ja. Und haben friedlich halt an ihrem Ende gelebt. Ja. Heute, wenn wir Nachrichten gucken, kriegt ihr alles mit aus ihrer Welt. Das müsste euch nicht alles interessieren. Ja. Was interessiert mich, wenn der Chinese dort die mich, weiß ich das nicht, vergiftet? Das Problem ist, dass es Menschen gibt, die, wenn du so eine Meinung äußerst, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, die dann sagen, man ist uninteressiert. Ne? Also ich vertrete das auch nicht. Ist ja auch, wenn sich jeder um seinen Scheiß kümmert, dann nee, ich bin nicht uninteressiert, aber ich glaube, man macht sich nicht so viele Gedanken, ne? Weil ja, und die Frage ist, also ich bin ja auch der Meinung, dass man nicht unbedingt Nachrichten gucken sollte, weil ich finde, dass er einen nicht unbedingt das Leben bereichern, sondern eher dazu führen, dass man halt Ängste und Sorgen hat, die man vielleicht gar nicht haben müsste. Ja, hast du schon recht, aber ein Zeitungsstück. Weil ich bin ja nicht leistungsfähiger in meinem eigenen Umfeld, wenn ich gehemmt bin. Was sagt Enrico? Ja, gib mir mal ein Mikro. Nee, komm doch hier rüber, du kannst ja das Mikrorecht auch für zwei. Du kannst dich ja gerne damit hinsetzen. Doch, komm, Enrico, setz dich. Enrico hat das schon, der hat neulich deinen Namen erwähnt. Sagt er, ja, ich glaube, René guckt auch keine Nachrichten. Hat ich gucke auch keine gesagt. Nachrichten. Warte mal ganz kurz, ich muss mal eben dein Mikrofon runterdrehen. Ich muss mal. Ja. Aber Jungs. Warte mal, du musst mal ganz kurz ruhig sein. Ich muss das Mikro ein bisschen drehen. So, jetzt. Halt, Jungs, bevor ihr euch jetzt hier, ne, und euch wieder hier ausgegrenzt werde, ja, möchte ich nur sagen, wir reden hier über kannst meinen Weltuntergang. Bitte, ja, kannst du mal zur Seite gehen, den Kopfhörer Enrico geben? Nein, ich brauche den Kopfhörer nicht, ist ja auch egal. Ja, erzähl mal Enrico. Hallo Enrico. Ja, schönen guten Tag. ich bin der Meinung eigentlich so, was diese ganzen Nachrichten anbelangt, wir befinden uns ja eigentlich in einem Prozess der Globalisierung. Ja, das ist so mein Anliegen und warte mal, was meinst du damit? Die Technik, also dass alles zusammenwächst. Die Technik, so. Ja genau, die Technik schreitet voran, die Menschen wachsen irgendwie zusammen und man kann das nicht immer so auseinanderhalten, wie man es halt früher gesehen hat. Früher war eben diese Nachrichtensache, es gab keine Satelliten, es gab nicht diese direkte Auseinandersetzung mit bestimmten Sachen halt, also in diesem Tempo halt, wie es heute möglich ist. Ja. Und man ist angewiesen auf Ressourcen, im Moment eben noch auf Erdöl, was ich jetzt von meiner Hinsicht halt sehr schlecht finde eigentlich, weil es mit Sicherheit schon andere Lösungen gibt, wo wir jetzt wieder bei der Weltuntergangsprognose sind. Wir können uns auch gern über E10 unterhalten. Was E10? Nee. Um Gottes Willen, das ist auch wieder so ein komischer Versuch, sag ich mal, die Leute auf irgendeine Ebene zu schieben. Ich würde es mir trotzdem mal, ich notiere es mir mal kurz E10, aber erzähl E10. Mal erst mal weiter. Nein, aber das ist halt so eine Sache. Also wir befinden uns ja in einer Globalisierung irgendwo und jeder... wir sind alles Menschen irgendwo. Also wir wachsen mehr zusammen durch diese Medien, die uns so zusammenhalten oder auch den Austausch von Informationen. Genau, über ich finde, man sollte sich da schon gegenseitig unterstützen. Also sei es jetzt irgendwo ein Erdbeben oder wie auch immer, es werden Hilfsgüter hingebracht, es gibt ärmere Völker, es gibt reichere Völker und da sollte man schon irgendwo einen Ausgleich finden, dass man sich da irgendwo zusammentut. Okay, jetzt fängst du, wenn du diese Diskussion anfängst, ich weiß nicht, beim Weltuntergang, wir haben aber schon beim letzten... Ich möchte heute rausgehen und möchte... Nicht mal in den Weltuntergang. Nee, Enrico, jetzt muss ich dich kurz festhalten, weil du sagst, ich hatte diese Diskussion schon mal und ich habe halt auch eine etwas andere Meinung dazu. Ich hatte mit jemandem mal gesprochen, der das auch in die Richtung so sah, der sagte, wenn in Afrika es Leuten schlecht geht, sollte man da helfen. Und da habe ich den gefragt, weil der hat Teile seines Geldes nach Afrika geschickt, wenn er Weihnachtsgeld gekriegt hat. Und da habe ich gesagt, aber was machst du denn, wenn einer in deiner unmittelbaren Umgebung, wenn es dem schlecht geht, da sagt er, nee, der ist in Deutschland so gut aufgehoben, schicke ich trotzdem nach Afrika. Und das ist was, was ich halt überhaupt nicht unterschreiben kann, weißt du? Weil ich habe so gesagt, dann ich engagiere mich lieber lokal. Das heißt, ich unterstütze lieber Leute in meinem Umfeld, als Geld nach Afrika zu schicken. Also mir tut's leid, wenn ich das oder an irgendwelche Hilfsorganisationen woanders hin, weißt du? Wir haben hier genug selber Elend, das sieht man ja nun auch. Wir müssen ja bei uns selber auch mal ein bisschen was tun. Man muss jetzt dazu sagen, Enrico überlegt, also er setzt sich jetzt gerade wirklich damit auseinander. Was ist denn mit der Frau, die immer an dem Aldi oder den Straßenfeger verkauft? Die steht da jedes Mal, diese Inderin. Das ist aber eine andere Sache. Frau macht das ja nicht von sich selber. Die Frau ist ja angestellt von, das ist ja nicht nur eine, sondern es sind ja mehrere, die irgendwo stehen und verteilt sind. Ich fühle mich da trotzdem nicht wohl, ne? Sagt sie immer Guten Tag, auf Wiedersehen. Ich habe bis jetzt noch keinen Euro gegeben, aber es gibt halt Omas, die geben dann Euro. Ja, du bist ja auch nicht verpflichtet. Nein, aber in dem Augenblick, wo sie mich freundlich lächelnd anschaut und Guten Tag. Ja, das musst du selber entscheiden, ob du es dann machst oder nicht. Ja, mach ich nicht, aber also ich finde, da gibt es keine richtige und keine falsche Meinung. Weißt du, wenn jemand sagt, er gibt sein Geld gerne nach Afrika, ist das in Ordnung, dann soll das aber tun. Geld nach Afrika geben, dann meine ich jetzt, er möchte irgendwo weit weghelfen, ne? Ich weiß jetzt nicht immer, ob das unbedingt der richtige Weg ist, halt mit finanziellen Sachen. Ich denke mal, man sollte sich viel mehr eben engagieren, um den Völkern halt auf den Weg zu bringen oder die Völker halt dahin zu bringen, dass sie sich eben auch selber versorgen können. Bringen ihnen das Angeln bei, statt ihnen jeden Tag Fisch zu schenken. Genau, die werden ja dazu gezogen, eigentlich ihre eigenen Ressourcen zu verkaufen, um zu überleben eigentlich. Und das ist irgendwo eine Sache, wo ich sage, warum kann man das nicht so einrichten oder so passend machen, dass die für sich haushalten können, um über ein Level zu kommen halt, um sich selber zu ernähren. Warum ist es denn nötig, dass wir das ganze Zeug von daher beziehen? Ist ja völliger Quatsch. Da spielt der dann Geld eine Rolle. So Jungs, stopp, ich möchte jetzt meinen Weltuntergang hier wieder haben, ja? Wir werden das Thema vielleicht nochmal aufgreifen. Also es ist jetzt natürlich auch fies, das so abrupt jetzt abzuschneiden, aber wir haben ja gesagt, das ist nicht unser Thema. Das ist nicht fies. War mal eine Überlegung wert. Ja, genau. Wir können ja im Detail nochmal rübergehen. Enrico, du bist entlassen. Nee. Ja. Ihr schweift aus hier. Ja, genau. Aber vielleicht ist das ja auch, vielleicht führt das ja auch zum Weltuntergang. Weißt du, vielleicht wird der Weltuntergang ja auch ein soziales Problem. Das wäre ja, wenn auf einmal, ich sag nur, in Frankreich war doch mal diese Jugendkrawalle gewesen. Ach so, was ist denn, wenn sowas sich noch weiter aufbauscht und dann wirklich... So geht ja auch gerade los, ne? Überall da. In Libyen sind ja auch... Ist ja letztendlich auch ein soziales Problem, ne? Also da ist keine Krankheit für verantwortlich, für das, was da passiert. Ich denke, irgendwann... Eines Tages wird die Menschheit sich selber. Meinst du, wir werden das noch erleben? Müssen uns damit auseinandersetzen? Ich hoffe nicht. Das sollst du mir jetzt nehmen, die Angst. Was können wir denn tun? Ich bin immer lieb. Ja, es ist blöd, jetzt ein Mittel dagegen zu finden, gegen einen Weltuntergang, wenn man nicht mal weiß, wie er kommen wird. Ne? Ja, die wissen doch manchmal gar nicht, wofür sie ihre Waffen da einsetzen, wofür sie die Menschen... Das finde ich ganz schrecklich. Ey. Haben wir Menschen keine anderen Probleme? Da möchte ich übrigens nochmal mein eigenes Zitat wiederholen aus einer der vergangenen Sendungen. Waffen gehören in Killerspiele. Ja. Und nirgendwo anders hin. Ja. Genau, das wäre zum Beispiel auch mal ein Akt. Als erstes die ganzen Spielzeugpistolen aus den... Geschäften zu nehmen. Naja, weil ich meine, die werden ja schon so groß gezogen, manchmal die Kinder, ne? Wenn sie so überall und Bomben hier und tra und tralala. Also ich finde das. Also wäre auch ein Weltuntergangsszenario ein großer Krieg. Ja, der dritte Weltkrieg, ne? Der wurde ja auch schon mehr vorhergesagt. Echt? Ja. Gibt's da schon Termine? Nein. Da habe ich noch nicht so geforscht. Also nach dem Termin ja nicht gut, aber da wird ja auch gesagt, der dritte Weltkrieg wird irgendwann passieren. Vielleicht war er ja schon, wir haben es gar nicht mitbekommen. Na, schönen Dank. Mich regt das auch voll auf im Fernsehen jetzt wieder mit Herrn Gutenberg. Mit diesem, ich sage, wie viele Leute haben das wahrscheinlich gemacht? Ja. Und er macht doch eigentlich einen guten Job, in Anführungsstrichen, jetzt in dem, was er tut. Und jetzt nur, weil er da mal ein bisschen geschummelt hat, das machen tausend Leute. Also ich finde auch, da merkt man, dass es keine größeren Probleme gibt. Ja, oder? Jetzt, das erzähl mal, um jetzt wieder lokal zu bleiben, das erzähl mal jemand, der auf der Straße verhungert, dass man sich im Moment damit auseinandersetzt, ob jemand einen Doktor gefälscht hat. Er findet ganz schrecklich. Also in Ordnung finde ich das auch nicht, aber da merkst du auch mal, die Medien, die steuern das halt, ne? Ja, natürlich, und er ist in der Öffentlichkeit. Ja. Ich meine, hätte der Herr Seher gemacht, oder sonst wäre der ein Doktor, alles klar, wäre ausgeschlossen. Ich glaube, wir haben andere Probleme, als über uns einen Doktortitel zu unterhalten. Anderes Beispiel ist zum Beispiel der Typ, der bei Wetten, dass gestürzt ist, ne? Ja. Um den jetzt auch so ein Medienrummel ist. Ja. Und der Vater sagt, ihm ist es sehr unangenehm, dass die Medien sich so auf ihn stürzen, weil er sagt, wir sind jetzt irgendwie diejenigen, die als Krankheitsbild rangezogen werden, Und anderen geht's auch schlecht. Ja. Also andere haben doch genau. Hat er ja schon mal gesagt, hat er auch gehört. Hat er ja auch recht, ne? Ja, aber letztendlich, ja, die Medien sind halt diejenigen, die uns mit Informationen versorgen. Das ist halt bei Thomas Gottschalk passiert. Ja, ich sag mal, es hätte nicht bei Gottschalk passieren müssen. Es muss halt nur in einem Umfeld passieren, was Leuten was sagt, weißt du? Entweder müssen Personen betroffen sein, die man kennt, oder es muss halt in einem Umfeld passieren, was man kennt. Dann wird sowas halt auch aufgebauscht, ne? Ja, schrecklich. Und deswegen wollte ich ja jetzt unbedingt nochmal zu Sommer wetten, das. Aber ich krieg keine Karten mehr. Auf Mallorca, das? Ja, ich wollte da unbedingt mal dabei sein, wenn es jetzt auch sein letztes Mal ist, aber Fand ich auch so eine überflüssige Diskussion zu sagen, der soll deswegen die Sendung abbrechen. Das muss er doch selber wissen. Nicht abbrechen, sondern aufhören. Dass man mit Wetten, dass deswegen aufhören muss. Warum? Nee, auch Quatsch. Leute werden von Straßenbahn überfahren und niemand sagt, okay, wir müssen die Straßenbahn abschaffen. Von U-Bahn? Ne? Ganz, also von allen. Das ist doch, muss doch jeder, das interessiert mich auch nicht. Weiß ich mein? Sag das nicht so laut. Doch. Mich interessiert nicht mein Weltuntergang. Meine Mayas, sag jetzt, dass das nicht so ist. Sag, dass die einen Kalender falsch geschrieben haben. Also ich halte es für Quatsch. Warum denn? Lies ein Buch von Erich van Däniken und wenn du das glaubst. Wer ist Erich van Däniken? Erich van Däniken ist jemand, der diese UFO-Geschichte so hochhält. Also, dass wir quasi von Außerirdischen gezüchtet wurden. Ist ja also, die sind auf die Welt gekommen damals, lässt sich auch belegen, gibt Höhlenzeichnungen, da sind die schon zu sehen, die Außerirdischen. Und die beobachten uns jetzt und die gucken, wie wir uns entwickeln. Und also, à la dem Film am Tag, als die Erde stillstand mit Keanu Reeves, haben wir alle ja schon mal erlebt. Echt? Also ich habe da haben die ist er dann auch auf so. Die Erde gekommen und hat gesagt, hallo, ihr habt hier alles falsch gemacht, jetzt ist Stopp. Er ist nämlich auch ein Außerirdischer. Ja, und die Außerirdischen haben uns uns nach ihrem Vorbild geschaffen. Das sagt Erich van Däniken. Ach, wisst ihr, nee. Ich meine, das einzige Problem ist immer so, ich sage, den Tag, nächstes Jahr werde ich mir Urlaub nehmen, so überhaupt zu Ende Weihnachten. Und ich möchte mit meiner Familie alle zu dritt auf der Couch sitzen. Ich möchte auch Lilly bei mir haben. Das ist irgendwie so. Ich habe auch Angst, was ist mit meiner Tochter, weißt du, wenn die so jung noch ist, die hat doch noch das ganze Leben vor sich. So. Die Frage ist. Und ich will auch noch nicht. Aber du, vielleicht gibt's ja schlimmere Sachen als den Weltuntergang. Was denn? Wenn wirklich irgendwas in der eigenen Familie passiert, was vielleicht keinen anderen betrifft, weißt du? Das finde ich viel. Also Weltuntergang ist Weltuntergang, da merkst du dann nichts von. Na, hoffentlich, das weißt du ja nicht, dass du nicht merkst. Gleich, ja gut, ist die Frage, ob das ein Prozess ist oder auf der Welt. Vielleicht sind wir ja gerade im Weltuntergang. Siehst du? René, du hast gesagt, nimmst mir die Angst. Das ist ja nicht gut. Hast du gesagt? Oh, siehst du, die Welt wird gereinigt, ja, aber ne? Da kann ich, da gibt's ja genug Beispiele, wo auch schon Krieg war, wie es jetzt in Libyen oder so ist. Und die Welt ist davon ja auch nicht untergegangen. Nein, ist sie nicht. Das setzt sich auch nicht in Verbindung mit diesem. Also sagen wir so, heute geht die Welt nicht unter. Das heißt, du kannst den Tag heute schön genießen und Das ist auch ein Freitag, ne? Also das ist ein scheiß Wochenende. Wie? Der Weltuntergangstag ist das hier auch ein Freitag. Achso, der Weltuntergang, also der 21.12. ist ein Freitag. Auch das? Da können wir noch Julias Geburtstag. Ja, siehst du? Ich weiß ja nicht. Also Humbug, finde ich. Mach dir keine Gedanken darüber. Das ist Quatsch. Hast du keine Angst, dass man so pfff macht? Du, ich könnte mir auch Gedanken darüber machen, wenn ich auf die Straße gehe, dass ich vom Auto angefahren werde und wenn ich mir jeden Tag darüber den Kopf zerbrechen würde. Manchmal denke ich immer, oh, wer, fahr vorsichtig, du könntest ja nicht schützen, na, der könnte ja jetzt fahren. Wenn so ein LKW, so nah, vielleicht pennt Vorsicht er jetzt Vorsicht ist ein. Ja nicht verkehrt, aber sie sollte nicht hauptsächlich deine kompletten Gedanken überlagern. Nee, und manchmal genauso, wenn ein Flugzeug so... Kriegst du ja Depressionen. Nee, Depressionen habe ich nicht, aber tschüss. Ja, mal kurz Schiss zu haben vor in der Situation ist ja in Ordnung. Ich habe auch manchmal Schiss, wenn irgendwelche komischen Psychos da ins Hotel kommen, dass er vielleicht kommt jetzt mit einem Messer oder so. Ja, wirklich. Aber wir hatten schon mal drüber gesprochen, die so positive Sachen genießt du aber auch, ne? Da denkst du auch intensiv drüber nach. Ja, die negativen fallen ja meistens mehr ein als die positiven. Ja, leider. Ist ja so. Aber vielleicht kann man das ja trainieren, dass die positiven ich trainiere jeden Tag. Wie? Jeden, da weiß ich auch nicht. Aber ich trainiere das so. Nein, nein, alles wird gut. Das hat ja auch schon negativen Unterton. Alles wird gut. Und dann hoffe ich ja, dass Enrico mich immer aufbaut. Aber er hat mich ja auch gestänkert. Wenn er dann mal sagt, ja, dann ist es so. Dann geht die Welt unter. Pippi, sind wir noch zusammen und dann ist Schluss. Na, schönen Dank auch. Ist doch schön, hat doch auch was Positives. Also ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut. Hast du gerade ein stimmliches Tief? Warum? Dann würde ich sagen, du kannst ja mal einen Blick in das in unser Zitatebuch werfen. Und vielleicht findest du ja was Tolles. Was die Weltuntergang betrifft? Nee, vielleicht ja eher was Positives. Achso, naja, was den Weltuntergang nicht betrifft? Was den Weltuntergang nicht betrifft. Hier ist genau. Alles weiß. Ja, du musst schwarz, das ist ein Omen. Ne? Du kannst ich guck schon mal, ja? Du guckst schon mal und ich werde mal wieder für... Du hattest vorhin gesagt, du findest das, das Plätschern... Das, ja, das fand ich toll. Das Bächlein-Plätschern, ja. So schön. Musst du pullern oder können wir das trotzdem einstellen? Kannst du machen. Oh. So, und dann würde ich sagen, noch ein paar Vögelchen dazu. Und dann kannst du... Oh, ich bin in der Bleiche. So, jetzt kannst du einen wunderschönen... Ja, ich suche ja noch. Es geht nicht so schnell. Dann nimm doch erstmal irgendeinen. Okay. Warte. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsse im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Antonin de Saint-Exupéry oder so. Ja, das so. Finde ich jetzt nicht so gut. Siehst du, ich auch nicht, du hast mich gezwungen. Ja, ich dachte, du findest mal einen kürzeren. Ja, warte. Das ist ja nicht, dass du gleich den längsten rausst. Entschuldigung. Einen kürzeren, sagt er. Mann, René, das geht nicht so schnell. Ich muss mich da... Das muss ja, weißt du? Du musst hier mehr Kapitel machen. Wie Kapitel? Ich schreibe die so, wie ich sie finde, einfach rein. Jedes Mal, wenn ein Mensch lacht, fügt er seinem Leben ein paar Tage hinzu. Ja. Sehr schön, da hast du gerade 3 Tage gewonnen. Das ist toll, ja. Soll ich es nochmal sagen? Sag's doch mal. Sag's mal nicht so hoch. Tiefer. Jedes Mal, wenn ein Mensch lacht, fügt er seinem Leben ein paar Tage hinzu. Jetzt habe ich Angst. Du hast gesagt, ich will das tief machen. Hier ist auch, manche Dinge muss man glauben, um sie sehen zu können. Siehst du? Das ist aber, kann auch schon wieder, ne? Ja, dann siehst du, das ist negativ. Versuch doch das Positive. Ja, warte. Mir ist übrigens aufgefallen, du hast ganz schön oft frei. Oder hast du, ich habe ja Urlaub, du hast frei. Das fällt jedem auf, weißt du? Geh ich mal durch, acker ich durch, 13 Tage, interessiert keine Sau. Habe ich jetzt mal ein paar Tage mehr frei? Ey, sag mal, was ist denn los? Schon wieder frei? Ich sage, ja, ich muss meine Guttage abbauen. Aber schön, dass du das tust. Ja, mach ich auch. Da hat man auch mal ein bisschen Zeit, über den Weltuntergang nachzudenken. Die Zukunft wird immer schneller zur Gegenwart. Das ist gut. Oder? Das ist gut. Weißt du, was das heißt? Nein. Nicht warten, machen. Nicht warten, machen. So, jetzt bin ich schon 3 Tage älter. Warte mal, wir können ja deine Weltuntergangsangst vielleicht positiv nutzen. Na, weißt was du, was willst du also machen, bevor nächste Woche die Welt untergeht? Wenn ich wüsste, dass die Welt untergeht, dann würde ich einen Kredit aufnehmen. Ja, und? Und würde reisen. Ganz weit weg. Malediven. Oh, siehst du? Also wir haben jetzt gerade ein Geräusch da draußen, wir sitzen am Fenster und René hat auch, ihr müsst es mir glauben, skeptisch und ängstlich geguckt. Nein, ich habe mir gedacht, aus welchem der Regler kommt das hier? Ich habe doch gar kein Geräusch anliegen. Ja, nein, wenn du, das ist ja auch diese mit der Zukunft, sag nochmal den Spruch kurz. Warte mal. Oh, das kannst du jetzt nicht von mir verlangen, ich habe das gerade... Sag ihn nochmal, ja, war so schön. Nein. Die Zukunft... Ah ja, die Zukunft wird immer schneller zur Gegenwart. Genau. Im Prinzip trifft das ja diese Geschichte, was man machen soll, man soll das seine eigene Beerdigungsrede schreiben. Also du sollst überlegen, wenn du beerdigt wirst, was soll der Typ da erzählen? Na, ich entscheide meine Zukunft ja selber. Genau, aber man wird sich manchmal bewusster, was man will und was man erreichen nicht möchte, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Ja, siehst du? Und ich setze mich jetzt gerade mit diesem Kram da auseinander und dann kommt es noch in den... Gibt's da nichts Schöneres, womit ich auseinandersetzen kann? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann kommt es auch noch bei Spiegel TV, weißt du? Dann kommt so... Dann lass den Fernseher aus. Ich hab das aufgenommen. Na, ich muss nicht da. Lass den Fernseher aus. Guck dir Naturfilme an. Und dann klickst du bei Google rein, es fett die Seite, bumm. Ich habe neulich einen Naturfilm gesehen. Der war so brutal. Da waren Seeelefanten, ne? Und da war... Hast du es gesehen? Auf Arte? Nee, auf CD. Also Blu-ray. Oder DVD. Also. Und da war ein Seeelefant, der hat ein Kind gekriegt. Und dann schwapperte das Kind raus und die ganze Nachgeburt und so. Und die haben es so völlig ungeschönt gezeigt. Ne? Und dann kamen die Möwen an und haben die Nachgeburt gefressen, haben an der Nabelschnur von dem Kind gezogen, weil für die war das ein Festmahl. Mhm. Ne? Und aus der Mutter lief aus der Brustwarze die Milch raus wie verrückt. Also so richtig der Strahl. Und da sind die Möwen hin und haben das getrunken. Und das Junge, das hatte halt gesaugt und sapperte die ganze Milch vorbei, links und rechts. Und dann hat es sich wieder übergeben und die ganze Milch kam raus. War ein Tierfilm, war ein schöner Tierfilm. Und dann haben Seeelefanten gekämpft, ne? Und dem einen wurde dabei ein Stück von der Schnauze abgerissen. Das lag dann am Strand. Was ist denn ein Seeelefant? Ein Seeelefant ist ein, sieht aus wie ein Seerobbe, nur viel, viel größer. Aha, und wo leben die? Im Wasser. Ja, aber nicht nur im Wasser, das sind Säugetiere, oder? Das sind Säugetiere, die leben an Land. Okay, und gehen halt mal ins Wasser. Und die gehen mal ins Wasser, wenn sie es gern nass haben wollen. So wie ein Nilpferd. Genau. Seeelefant. Ja, und dann lag dieses Stück Schnauze halt am Strand und die Möwen haben daran rum und aus der Blutwunde spritzte das permanent ist ja, das ja, Blut. Ja, Blut. Jetzt kannst du deine komische Musik machen. Hier, warte mal, ich will dem, also der Seeelefant. Oh, ich habe einen Spruch. Ach so, ist Tatsache eine Robbe. Sind die größten Robben. Merk dir mal den Spruch kurz. Ich will dir mal ganz kurz den Seeelefant zeigen. Zeig mal. Für alle anderen www, Wikipedia, irgendwas. Und dann, so sieht ein Seeelefant aus. Ih, das sind die, die ich nicht mag. Ja. Gibt es eigentlich einen Zoo, der Seeelefanten hat? Aber das sind doch auch, so sehen doch auch diese Robben aus, oder? Sind das nicht? Ja, die haben halt so ein dickes Maul. Ja, ii, das fand ich... Der, warte mal, ich überlege gerade, der bei Futurama, ist das auch ein Seeelefant? Der hat auch so ein Ding am Mund. Ja, ich glaube, ne, der ist auch so eklig. Nee, das ist aber rosa, das ist eher so ein Tintenfisch oder sowas. Egal. Aber das sind genau die Tiere, ja, wenn ihr die jetzt seht, da bei Wikipedia, die mochte ich als Kind schon nicht. Die fand ich mal eklig, weil diese Na... Und? Was ist das bei Futurama? Ein Hummer ist es bei Futurama. Und, okay, und die machen ganz komische Geräusche. Ja, genau, so ungefähr. Die so ganz tief und dunkel. Die sind einfach nicht schön, die Tiere. Sie gehören zu den Hundsrobben, obwohl sie Merkmale der Ohrenrobben aufweisen. Aber heißen sie Elefanten. Aber heißen sie Elefanten. Ja, ich weiß leider nicht, wie diese Dokumentation heißt. Sie war auf jeden Fall ziemlich blutrünstig, fand ich. Ja, vielleicht rotten uns ja auch die Tiere aus. Ach, das glaube ich nicht. Dazu sind die viel zu dumm. Stell dir mal vor. Genau. So. Ich will meinen Spruch noch sagen. Wir haben gerade 10 Zuhörer verloren, die Tierschützer sind. Hallo. Hä? Dass es Tiere vielleicht viel länger gibt als Menschen und manche viel länger. Julia sagt, dass es Tiere vielleicht länger gibt als Menschen. Ja, gibt's ja. Kakerlaken zum Beispiel. Kakerlaken gibt's schon sehr, sehr lange, ja, das stimmt. Ja. Guck mal, die kann man mit dem Fuß platt treten und sie kommen wieder. Ja, weil du dann die ganzen Eier am Fuß hast. Man soll, eine getötet, 100 kommt zur Beerdigung, genau. Man soll Kakerlaken auch nicht tottreten, weil wenn sie sterben, schnell Eier legen. Man soll sie, habe ich mal gehört, von hinten abbrennen. Ich habe auch noch keine Kakerlake gesehen. Die haben die Eier drunter. Die haben die Eier drunter, achso. Und wenn die tottrittst, dann... Also ich habe noch keine Kakerlake gesehen. Du hast noch keine... Ich habe noch keine gesehen. Du wusstest nur nicht, dass es eine ist. Meinst du? Ich will noch gucken, ich muss euch noch was sagen. Ich habe was gesagt. Vergesse ich das wieder. Du hast noch einen Spruch, erzähl mal. Ja. Denken Sie weniger und leben Sie mehr. Ja. Der passt so toll. Der ist toll, oder? Schreib dir den auf, nimm den mit nach Hause, kleb den dir. Auf meine Toilette. Und wenn ich aufs Klo gehe, gucke ich links an meinen Zettel. Machen wir mit Lilly immer. Wie? Vokabeln üben. Du musst den aber gegenüber kleben. Nee. Na, damit du siehst. Na, links und rechts. Und außerdem, wenn du hast du die Augen zusammengekniffen. Nein, aber wir reden doch nicht vom Kacken, Mann. Wir reden vom Nasepudern. Vom Nasepudern im Klo. Ja, na ja. Und dann kann man den Zettel wieder dran machen. Denken Sie weniger und leben Sie mehr. Sehr schön. Boah, ey, das muss man auch mal hinkriegen. Kein Problem. Für mich ja. Dann werden wir das wohl so machen, weniger denken und mehr. Mhm. Okay, also du sagst, die Erde geht nicht unter. Ich sage, Weltuntergang ist Quatsch. Und wenn du nichts dagegen tun kannst... Aber weißt du, was es noch gibt? Dann brauchst du dich damit ja nicht auseinandersetzen. Habe ich schon neulich noch einen Bericht gesehen? Da gibt's irgendwo... Ich weiß, du guckst ganz schön viel Fernsehen. Ich habe ja viel frei. irgendwo in der... Ich weiß nicht, ob es Antarktis war oder wo, Neuseeland. Ich weiß nicht genau, wo es war. Grönland. Da steht ein riesen Bunker. Ja. Wo die von jeder Pflanzenart, die es auf der Erde gibt, auch vom Gemüse, ein Samen oder ein Stück da haben. Was, wie viel Minusgrade waren da drin? Ganz, ganz viel Minus. Und die Arche der Pflanzen quasi. Ja. Genau. Aha. Wirklich? Wo ist das? Das weiß ich ja nicht mehr genau. Es kam neues auch in dem Bericht. Eine Arktis irgendwo, ne? Ach, eine Arktis. Oder Grönland? Genau. Also irgendwann, wo man nicht hin kann. Ja, also das sind nur bestimmte Forscher. Und da ist von jedem Exemplar, was wir auf unserer Erde haben, ein so ein Ding drin. Und weißt du, wofür das ist? Naja, Für die Außerirdischen. die dann, wenn die Erde untergegangen ist, vorbeikommen und die Reste aufsammeln. Aber weißt du, ich glaube auch so wie bei 2012 in dem Film, dass sie irgendwo schon riesen Schiffe oder so gebaut haben oder so Archen, wie du sagst, und dann können die, die ganz viel Geld haben, da rein. Da gibt es übrigens einen tollen, ein tolles geflügeltes Wort, wenn irgendwie, wenn das Wetter mal so scheiße ist, dass man meinen könnte, jetzt steht die Sintflut bevor, dann kann man auch sagen, das Wetter ist so schlecht, die Tiere gehen schon paarweise, sind schon paarweise unterwegs. Das verstehe ich nicht. Ne, die gehen zur Arche. Ach so. Oh, Marien, oh. Witze erklären ist so blöd. Ja und? Das weißt du doch. Arche Noah für Pflanzen eröffnet. Ja, ja, ja. Spiegel Online, schau mal. Ja, irgend so, also fand ich ganz interessant. Klimawandel, Kriege, Epidemien. Diese. Epidemien ist übrigens falsch, Pandemien müsste dastehen, weil Epidemien sind ja scheißegal. Na wieso, eine Epidemie, wenn es... Ist ja örtlich eingegrenzt. Und, dann ist es halt örtlich Amerika. Ja, aber wenn man hier so von globalen Sachen redet, wie Klimawandel, Kriege, aber ich denke mal, Pandemien, das Wort würde wahrscheinlich nicht so viel beim Leser auslösen. Ja. Mensch und Natur drohen ernste Gefahren, eine Pflanzenarche soll der Menschheit im Fall solcher globalen Katastrophen einen Neuanfang ermöglichen. Genau, siehst du? Aha. Spitzbergen. Hä? So heißt es, das ist eine norwegische Inselgruppe. Das ist halt in Norwegen. Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen, 800 Kilometer vom Nordpol entfernt. Ja, irgendwie so. Ah, ein Riesending ist das. Interessant, interessant. Riesenteil haben sie gebracht. Und da muss man sich doch immer aufpassen mit den Temperaturen, ne? Und einmal, ich weiß auch, ja, aber so sind die da so gefroren, dass die dann sich nicht weiterentwickeln, die Pflanzen? Wie war denn das? Was haben die denn da? Nee, die haben da gar nicht so viel, sind die nicht so drauf eingegangen. So ein paar hundert Jahre halten die dann. Ja. Das sind alles mögliche da drin. Also da wird quasi die Entwicklung gestoppt durch niedrige Temperaturen. Sonst müssten sie ja züchten da. Nee, züchten tun sie ja nicht. Dann die lagern die da nur ein. Ja. Ja. Die züchten sie nicht, siehst du? Aber die Menschen denken aber, warte mal, ich muss mal kurz... Am Ohr kratzen? Ja. Kannst du machen, das macht ja kein Geräusch. Ach so. Du kannst auch popeln, das macht auch kein Geräusch. Hört ihr das? Nee, das hört man nicht. Nee? Nee. Achso. Ich habe schon Angst gehabt. Ach übrigens, was denn? Das erinnert mich gerade an den Elektrozaun. Wieso? Ach, mit dem, ja. Und? Ja. Hast du schon... Nee, ist noch nicht gelaufen. Also, ja. Ja, jetzt weiß ich ja, was du meinst. Was hast du mir nach der Sendung gesagt? Im Moment ist Holger ja so dabei, dass wir gar nicht dazukommen, Konserven zu spielen. Ja, ist doch schön. Ja, finde ich auch. Holger cool. Ist übrigens mein Bruder, muss ich mal erwähnen. Ach so, ja, so. Die Gene, also ein paar Gene von mir sind auch in ihm und diese... Und, genau. Wenn ich nämlich den Holger nicht ans Mikrofon kriegen kann, dann hole ich mir immer Marien. Ich bin nur der Ersatz. Marien ist quasi nur der Ersatz. Ja, und mich interessieren ja, ihr macht immer so Themen, so wie Computer und... Wieso, wir haben letztens Sammeln gehabt, wäre was Interessantes gewesen. Du wärst übrigens echt passend gewesen, weil du hättest dann erzählen können, dass du, was der eine sammelt, hinten wieder wegschmeißt. Wie? Ich schmeiß es nicht weg, ich versteigere das. Noch besser. Oder Flohmarkt. Ja, genau. Ist bald wieder, ne? Übrigens, das Thema Sammeln ist der DHL-Mann. Hat der geklingelt bei uns? Ja. Oh. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Oh, er hat wieder was bestellt. Was hast du denn bestellt drin? Das sag ich dir nicht. Kurz vorm Untergang. Kurz vorm Weltuntergang habe ich für Sammelkarten Hüllen bestellt, damit die nicht so... Was für Sammelkarten? Ein Sturm. Was sind für Sammelkarten? Du hast in dem letzten Podcast echt geschlafen. Ja. Also diese komischen Dinger diese, da? Diese Marvel-Sammelkarten. Genau. Sammelst du, ne? Die sammel ich mit Leo zusammen, ja. Entschuldigung. Nein, und dann ist natürlich auch noch, jetzt kann ich mich ja in ein richtig schönes Licht rücken, dann ist auch noch was für Julia drin. Ich habe was für Julia bestellt. Etwas für dich bestellt, Julia? Für mich? Ja. Für mich? Ja. Ist für Valentinstag? Ja. Ist für nächstes Jahr. Nein, ist so. Aha. Ja, ich wollte keine Blumen kaufen. Nö. Ja, du musst jetzt schnell aufmachen. Ja, nee, Julia, jetzt musst du aufmachen. Jetzt wollen wir das wissen. Jetzt bin ich auch neugierig. Es lenkt mich ab. Nein, vielleicht... Die rote Unterwäsche packe ich nachher alleine aus. Ach so, ich dachte, das wäre eine Mütze mit freien, für Ohren frei. Ja. Marvel-Karten. Gitarren. Ja, und wenn du den letzten Podcast angehört hättest, hättest du auch gewusst, was mich an dem Marvel, warum ich das halt mir so zu Gemüte führe. Mich interessiert, wie die das gezeichnet haben, wie die Farben verwenden. Ich finde das schöne Studienobjekte. Das ist schön gemalt. Hast du mal was gemalt? Ich kann nicht malen. Malen auf Zahlen. Doch, du kannst malen, du musst das nur wollen. Stimmt, ich habe mal Malen nach Zahlen gemacht und das habe ich dann eingerahmt und meine Mama geschenkt. Das hängt jetzt in der Küche. Echt? Sieht toll aus. Hab das mit schönen gelben. Da macht sich deine Mutter echt die Arbeit? Das jedes Mal, wenn du vorbeikommst, da hinzuhängen? Nein, das hängt da wirklich, das habe ich. Hinten auf der Rückseite schreibt sie bestimmt immer einen Namen drauf, von wem du das Geschenk bekommen hat. Und wenn sich der hier zum Besuch ankündigt, hat sie eine große Kiste. Nein, das Marien kommt und dann. Also ich kann nicht malen, ich bin auch nicht kreativ. Also daher kann nein, ich malen, du darfst ich sowas nicht sagen. Du darfst sowas nicht sagen. Warum? Nein, wenn du sagst, du kannst es nicht, dann wirst du es auch nicht können. Das weiß ich ja von der Lüge, das man hat. Ich kann das nicht. Übrigens, jetzt möchte ich dir mal, ich habe, weil du vorhin ja gesagt hast, Will Smith, es gab einen, wie hieß der Film mit Will Smith, wo der diesen Geräte da verkauft hat? Wo sein Sohn auch mitgespielt hat. Ja, ich weiß, da hat er einen sehr schönen Satz gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß, welchen Film du meinst, den habe ich schon zweimal gesehen. Der ist cool. Auf jeden Fall hat er einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr schön fand. Und er hat zu seinem Sohn gesagt, lass dir niemals von irgendjemand sagen, dass du etwas nicht kannst. Achso, du hast den. Du hast ihn nicht. Ach stimmt, der müsste auch in dem Heftchen drin sein. Lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Den Traum muss man beschützen. Und wenn du etwas willst, dann tust. Genau, also hast du gesagt, lass dir nie von, ja, also, man wird es nicht gehört haben, was Julia gesagt hat, aber so in der Art war es. Naja, er hat ja. Und sag vor allen Dingen, sag dir nicht selber, dass du was nicht kannst. Ich kann nicht kochen. Aber weißt du, was cool ist? Ich hab's gesagt. Leute, die sagen, dass sie etwas nicht können, geben anderen Leuten, die was erreichen wollen, genug Raum, an ihnen vorbeizuziehen. Pass mal auf. Ja, also wenn ich sage, ich kann nicht kochen, dann ist es bestimmt aus meinen Erfahrungen, weil... Was unterscheidet denn jemanden, der kochen kann, von dir, die du nicht kochen kannst? Was ist denn bei dem anders? Der kocht mit Liebe. Dann willst du nicht kochen. Und hat Verständnis für das Kochen. Ja, aber dann willst du nicht kochen, ist auch in Ordnung. Nein, ich habe das schon mal probiert zu kochen. Ich kann nicht, ich habe es wirklich probiert. Ja, und, was ist schiefgegangen? Die Kartoffeln sind mir angebrannt. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Du warst nicht bei der Sache. Ja, stimmt. Ich habe es wahrscheinlich zu lange auf dem Herd gelassen. Oder es ist egal was. Irgendwo vergesse ich immer irgendein Gewürz. Pass auf, jemand anderes, der es kann, der hat ja dieselben Voraussetzungen wie du. Der hat auch zwei Arme. Der hat zwischen den Ohren Gehirn. Also warum solltest du es nicht auch können? Kochst du? Nö, weil ich will nicht. bei mir heißt es nicht, ich kann nicht, sondern ich will nicht. Oder ich kann es noch nicht. Oder ich kann es nicht so gut. Das wäre doch mal ein tolles Projekt für dich. Was, im Kochen? Ja. Ich habe mal was gemacht, was ich nicht kann. Wir können uns doch gemeinsam mal so ein Projekt, so ein Ziel setzen. Wir beide lernen kochen. Wir machen einen Podcast, du das Mikro daneben und René und Marie also, kochen. Also, mit dem Kochen, wir haben das tatsächlich schon mal gemacht, mit einem guten Freund. Wenn wir uns mit zusammengesetzt haben, also wir zwei Familien, dann haben immer die Frauen gekocht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir kochen mal. Das ging damit los, dass wir uns ein Rezept rausgesucht haben. Wir haben, glaube ich, Burger gemacht. Und ich gehe mit meinem Kumpel in den Supermarkt und gucke auf den Zettel und sage, okay, wir brauchen als erstes Sellerie. Nee, war das Sellerie? Sellerie. Und wir standen da, Sellerie? Wie sieht ein Sellerie aus? Dann bin ich zum Samenregal gegangen und habe geguckt in den Samenregal, ob es irgendwo Samen von Sellerie gibt, damit ich weiß, wie das Ding dazu aussieht. Also da muss ich von meiner Verteidigung sagen, also das weiß ich schon, wie Sellerie aussieht, weil ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ja, ich bin in der Stadt groß geworden. So, jetzt hatten wir gesehen, wie Sellerie sieht aus wie ein total steinalter Fußball, der irgendwie Jahre im Dreck gelegen hat. Das Ding haben wir auch entdeckt im Laden und jetzt dachten wir brauchen für unseren Burger ja nicht so eine große Kugel. Und es gab es halt nicht kleiner und dann haben wir halt so einen großen Selleriekopf mitgenommen und haben uns da unseren Streifen, den wir, was, der Selleriekopf hat 60 Cent oder so gekostet. Echt? Ja, ja, also das ist ungefähr 7 Jahre her, ungefähr 7, 8 Jahre ist das her. Und ja, und dann haben wir das auch gemacht und wir waren drei Männer und man muss dazu sagen, ihr wart nur zu zweit, nein, bei dem Burger machen. Ach so, okay, dann haben wir es sogar zweimal gemacht. Also ich kann mich entsinnen, wir haben es dann auch mal zu dritt gemacht und es war sehr chaotisch und unorganisiert, weil der eine hat halt immer so die Anweisungen gegeben. Ich weiß auch wer. Ja. Ist okay. Also ihr seht, der Weltuntergang ist abgebrochen. Ich meine, für mich auch irgendwie... Ja, scheiß drauf. Es, ja, wir lernen jetzt kochen. Hey, scheiß drauf. Ja. Um den Weltuntergang wieder reinzubringen. Wir können ja, bevor die Welt untergeht, versuchen, so viel wie möglich von den Sachen, die wir noch machen wollen, zu erledigen. Du, aber ich muss ja mein Engagement mal hier breit. Ich wollte neulich was kochen. Hast du neulich gesagt? Neulich. Darf ich es nicht sagen? Nee, heißt neulich. Du alter Scheiße. Neulich habe ich es gesagt. Ich sag das, also wollte ich kochen und ich durfte nicht. Warum nicht? Hat man Angst gehabt? Also ich meine, Ich muss dazu geben, ich wollte mit Maggi kochen. Da stehen immer tolle Rezepte drauf und da ist dann immer so, wie ich was machen kann. Und da sagte dann, derjenige gesagt hat, ich soll nicht kochen, das haben wir alles da. Dann mache ich das mit Sahne, dann mache ich das mit das, dann mache ich das mit das und das. Gut, da hat man dir nicht die Chance gegeben, finde ich echt auch unfair. Siehst du? Ja. Du willst nicht sagen, derjenige ist hier. Doch. Weißt du, was dein Problem ist, glaube ich? Na. Wenn dir die Kartoffeln anbrennen und ich weiß, dass du auch, dass so ein paar andere Sachen auch schief gehen, das ist einfach, das hat ja nichts mit dem Kochen zu tun. Klar. Das würde dir vielleicht auch passieren, wenn du Pflanzen pressen würdest oder irgendwas anderes machen würdest. Pflanzen, ich bin ja auch nichts mit Garten, ist ja auch nicht meins. So, Garten, Blumen, was kannst du Gemüse. Überhaupt? Ja. Also wenn du es willst, dann funktioniert es auch. Wahrscheinlich. Also ich habe zum Beispiel, ich hasse Basteln, wirklich wie die Pest, aber ich habe total viel Papier gebastelt. Aber du bist ja total kreativ, Mann. Und basteln kannst du auch. Ich hasse es total. Echt? Dafür kommen aber gute Sachen bei raus. Ja, weil ich mich dazu zwinge, das zu tun. Und warum zwingst du dich dazu? Weil ich der Meinung bin, dass ich kann das nicht, gibt's nicht. Also ich wollte zum Beispiel mit dem Basteln, ne, ich wollte mal runterkommen. Dachte, machst mal was, damit du ruhiger wirst. Und dann habe ich mir so 20-seitigen Bastelbogen ausgedruckt. Hier der Buddha von, weiß ich nicht, aus irgendeinem japanischen Tempel. Und das kleinste Teil ist ungefähr Fingernagel groß. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe es an einem Abend geschafft. Nein. Nicht? Nein. Aber ich habe... Da warst du total entspannt. Nee, gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du ich nicht entspannt bist. Ja. Und seitdem hast du nie wieder gebastelt. Doch, ich habe ja auch noch so andere, diese Plastikfiguren, die ja auch Holger hat. Die habe ich schon weiter gebastelt, ja. Ja, weißt du, auf so einen Gedanken würde ich ja nicht kommen. Meine einzige Anreiz für mich, ich habe gesagt, ich werde dieses Jahr im Frühling, werde ich mal die Ecke da in den Garten mal ein bisschen aufräumen, das habe ich mir so vorgenommen. Ja. Mal gucken, ob ich es umsetze, aber ich habe es mir schon mal vorgenommen, weil mich das stört. Und ich möchte auch mal kochen. Aber dazu muss ich mal länger frei haben. Aber es ist ja schön, dass du was möchtest. Ist ja toll. Aber ich muss mal so sagen, ja. Backen ist wieder was anderes. Also wenn ich Bock dazu habe, ich kann ganz tolle Muffins backen. Ist was für alte Omas. Nein. Essen tust du es auch gerne. Ich wollte polarisieren, Mensch. Was? ich hasse sowas. Ja, egal. Freut mich, dass du was machen willst, was du nicht kannst. Das ist Muffins kann ich toll backen. Stimmt's, Rigo? Muffins kriege ich mal super hin. Und ich kann auch Aufläufe ganz gut. Ja? Das ist, und Salate. Hast du nicht vorhin gesagt, du kannst nicht kochen? Ja, kann ich auch nicht. Kochen ist für mich was anderes. Was ist denn Kochen? Na, wenn man so mehrere Ideen hat, wenn man zum Beispiel, wie weiß ich nicht, Schweinebraten, schöne Kartoffeln, Rotkohl, sowas so. Mit der Soße und dann diese, ich gucke, weißt du, ich kann ja nicht kochen, interessiere mich absolut gar nicht fürs Kochen, guck aber, wenn ich Zeit habe, immer das perfekte Dinner. Gibt's denn irgendwas, was du mal gern können würdest, aber wo du sagst, na, das kann ich sowieso nicht? Kochen. Ja, das ist ja wohl keine Herausforderung. Aber so, dass es meinem Kind schmeckt. Ja, na, das ist ja wohl hinzukriegen. Das ist ja schon bei Kinderspielen. Also, das ist ja wohl hinzukriegen. Tja. Ich hatte zum Beispiel. Und ich möchte mal kreativ einpacken können. Kann zum Beispiel deine Frau auch sehr gut. Ja, dann, hat auch mal ganz tolle du, Ideen, aber das ist ja auch nichts, was einem so aus dem Blut, da guckt man, dazu muss man sich schon mit ein bisschen mit Input versorgen, also Inspirationen holen. Weißt du? Wenn du den ganzen Tag mit der Augenbinde rumrennst und keine Eindrücke sammelst, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, Eindrücke zu schaffen. Verstehst du, was ich meine? Das muss ja irgendwo reinkommen. Auch ein guter Spruch, ein Witz kann man nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man ihn vorher reingesteckt hat. Und genau ist das so, ist das mit kreativen Verpacken zum Beispiel, ne? Ich kann nur kreativ verpacken, wenn ich vorher mir irgendwo kreative Eindrücke irgendwo geholt habe oder Impressionen. Ja. Ich hatte zum Beispiel, wir sind ja letztes Jahr Kajak gefahren. Zum Beispiel auch mal eine Sache für mich, wo ich gesagt habe, in so einem schmalen Boot, ich werde das im Leben nicht hinkriegen, in so ein schmales Boot zu gehen und dann auf der Spree da rumzuwackeln. Aber das hat Spaß gemacht, oder? Ja, das und dann habe ich mir irgendwann gesagt, da muss man sich manchmal auch halt über diese Hemmschwelle hinwegkommen. Haben wir nur einmal gemacht, ne? Waren wir mit beiden. Ja, wir haben es nicht nochmal gemacht, oder? Wir werden das dieses Jahr definitiv mal machen. Oh, das hat Spaß gemacht. Das fand ich toll. Ja, und dann, man entdeckt auf einmal Sachen, wo hätte man diese Überwindung nicht Ja, was diese sportlichen Aktivitäten angeht, da bin ich für alles offen. Also da bin ich immer Mensch, wo ich sage, ja, gerne. Aber so was, das, so wie du sagst, basteln und. Ja, und andere Menschen sind ja dann so offen, dass die gar nicht diese Hemmung haben, weißt du, die probieren das halt einfach, ne? So wie du. Nee, ich habe auch, wo ich sage, hier mit dem Basteln zum Beispiel, ja, eigentlich, ich weiß ganz genau, dass es mir keinen Spaß macht. Boah, aber du bastelst. Ja, ich habe es gemacht, genau. Ja. Und wenn ich sehe, dass jemand was macht, denke ich, das könnte ich auch, vielleicht nicht so schnell in derselben Qualität, aber wenn der Mensch dieselben Voraussetzungen hat, ne? Ja, das sind immer kleine Abstriche, aber also ich habe zum Beispiel kein musikalisches Gehör. Julia sagt gerade, sie hat kein musikalisches Gehör, aber ich bin der Meinung. Du weißt es. Ja, ich weiß, dass du keine Musik. Wir haben einen Test gemacht. Ich war übrigens bei, ich glaube, 10% waren nur so wie ich gewesen. Also ich war über der Kurve gewesen und Julia war unter der Durchschnittskurve. Ja, ich habe da auch keinen. Da muss ich zum Beispiel mal Enrico loben, weil Enrico ist für mich ein Typ, den ich jetzt mal beispielhaft anführen möchte, der halt Sachen wirklich probiert, dass ich meiner Meinung nach gar keine Gedanken darüber mache, kann ich es oder kann ich es nicht. Ja, das ist ja das Problem. Ja? Zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob Enrico vorher schon mal Kajak gefahren ist. Nee, oder? Also und Enrico hat nicht überlegt, na, kann ich in den Kahn oder falle ich da runter, sondern hat sich einfach reingesetzt. Ne? Ich habe es aber dann in der Stufe schon vorher zu mir gedacht, aber auch richtig, also Wildwasser dann gleich. Also Enrico ist schon mal Wildwasser gefahren. Ja. Nee, oder ich weiß auch, Enrico setzt sich halt ans Klavier und ich glaube, er kann keine Noten lesen und spielt halt einfach so, ne? Und ohne sich vorher, du denkst manchmal zu viel nach und sagst dir, krieg ich sowieso nicht hin, ne? Und vielleicht entgeht da einem manchmal auch was. Klar, dadurch hat, was ich vorhin sagte, Enrico ja den Vorteil, er kann sich einfach ans Klavier setzen und braucht sich nicht mit dir streiten, wer ran darf. Weißt du, das meine ich mit, dann überholt wird man von Leuten, die so doll überlegen. Ja, ich finde das ja auch ganz toll. Ich weiß ja, dass das zum Beispiel musikalisch halt auch Lieder ganz viel beibringen kann, weil einfach das Gefühl für diese Musik. Nur weil jemand etwas probiert, ist er dann auf einmal musikalisch. Finde ich schon. Also Rhythmus steckt uns im Blut, kann ich dir sagen. Doch. Also bei mir nicht. Also wenn ich mir Kinder angucke, die im Rhythmus mitwackeln, also. Ja, also es gibt, also nur sagt, es gibt viele Leute, die damit nichts am Hut haben, da brauchen wir nur mal DSDS gucken. Ja, ist ja richtig. Ja. Für die Leute, die mit der RTL-Abkürzung DSDS nichts anfangen können, die Rede ist von Deutschland sucht den Superstar. Da glaube ich, kann jeder was mit anfangen. Ja, da ist man RTL-Niveau, möchte ich nochmal kurz in dem einen Beispiel ausdrücken, von dem einen Mädchen, was Krankenschwesterin werden wollte. Wer war denn? War das aus dieser Staffel? Ahnung. Es war irgendwie aus der Staffel. Aber ich habe mich sehr gewundert, als die dann in diesem, nee, nicht Rico heißt es ja, in dieser Motto-Show dann waren, diese Aufmachung, wie die angefangen haben, wo die auf einmal alle zusammenkamen und dann haben die ja schon gesungen, die Truppe war ja vorher nicht so gewesen. Und dann kam links die Fernandes da, wie die heißt, und dann der Patrick Nu und dann der Dieter Bohlen, so, war ganz anders aufgemacht. Ich so, was ist denn jetzt los? Und ich finde es mal ganz schrecklich, die in der Jury, der Einzige, der Ahnung hat, ist Dieter Bohlen. Alle anderen sind nur Mitläufer. Und sag immer nur. Kommt so rüber, könnte man meinen, ja. Ja. Und immer nur positiv. Könnte man meinen. Könnte? Ich weiß gar nicht. Dieter Nuhr? Nuhr? Was macht der? Der ist Sänger. Der ist Sänger? Ja. Der ist Sänger von wem? Das weiß ich nicht. Der hat damals mal vor ein paar Jahren. Hat er gesungen. Und Fernandes. Aber die sagen immer nur positiv. Was macht, so was macht die Fernandes? Die war bei der Band vorher gewesen, bei den Banditos. Ja, ich glaube. Tänzerin, also. Nee, Sängerin. Aber, weiß ich nicht, 2 Jahre gab es die Band oder so. Und die sagen immer nur, ja, du hast du ganz toll gemacht. Du wirst den Mädels gefallen oder so ein also, Scheiß. Ich sage dir mal ganz ehrlich, es ist ja Fernsehen. Also ich gehe sogar davon aus, dass es von vornherein schon feststeht. Meinst du? Wer welche Wertung kriegt und wen sie weiterlassen. Echt? Letztendlich müssen sie auch gucken, dass sie Leute dabei haben, die polarisieren und somit überhaupt erst Interesse erzeugen. Also die hervordringen. Hervor. Das meinst du mit polarisieren? Genau. Die, die quasi Lager bilden, wo der eine sagt, oh Gott, was ist denn das für einer? Und der andere sagt, oh, das ist doch cool. Das ist polarisieren. Also im Prinzip Pole schaffen. Ah, siehst du, jetzt habe ich was dazugelernt. Finde ich ja toll. So, ja. Jetzt, Welt geht nicht unter, aber die Eieruhr ist durch. Ja, dann hast du jetzt noch 40 Sekunden irgendwas... Ich sag nichts mehr. Ich sage einfach nur, die Welt geht nicht unter. Die Welt geht nicht unter, im Falle, dass sie doch untergeht. Oh Mann. Hast du noch irgendwas Tolles vor? Kochen willst du lernen, ja? Ja. Versprochen. Nein, nicht lernen, ich will das. Dann können wir ja mal einen Kochtermin machen. Zur Freude der anderen. Randy, das kriegen wir nie hin. Natürlich. Ich weiß, dass ich es kann, wenn ich will. Vielleicht nicht so gut wie andere. Ja, siehst du, es hat geschmeckt. Wollen wir uns das mal festhalten? Wollen wir mal so losgehen und dann gehen wir mal zusammen einkaufen? Wir verkaufen die Kinder. Und dann kochen wir zusammen. Oder wir stellen die vors Haus. Machen wir im Sommer, sind sie draußen. Oder? Ja. Okay. Ihr habt es alle gehört. Und vielleicht nehmt ihr euch ja jetzt auch was irgendwas Tolles vor, bevor die Welt untergeht. Ja. A la Maya. Ja. Gut, wenn ihr noch andere Ideen oder Vorschläge habt, dann hört ihr gleich noch die Kontaktmöglichkeiten und ansonsten hören wir uns ja demnächst wieder. Mhm. Dann. Hoffentlich. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.